wirklich ganz famos. Er malt die Welt kunterbunt, da freut sich so manch einer dran. Jede graue Mauer, jede Betonwand, drückt erst ein bisschen lieben durch deine geniale Hand. Mal schreibt er einen sarkastischen Spruch, mal sprüht er ein ganzes Bild. Er macht auch Karikaturen auf so manches Verbotsschild. Jede graue Mauer, jede Betonwand, die Welt von der Wohnung, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte gemeinsamen Träume. Der mal die Welt von der Wohnung, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Jede Nacht ist er auf Tour, die Polizei ist ihm längst auf der Spur. Doch guckt man ihn mit dem Spray in der Hand, sagt er nur, das ist mein Deodorant. Jetzt steht der Probebrich, doch knast er nach nix daran. Der sprüht weiter, wo er nur kann. Jede graue Mauer, jede Knastwand, hätte er ein bisschen lieben durch seine famose Hand. Er malt die Welt kunterbunt an, weil man in ihr nicht mehr leben kann. Das ist die Geschichte.